Im Anfang war der Lufthauch. Er ließ die Segelboote über die endlosen Ozeane gleiten. Und das schnellste von allen Segelbooten war zweifellos das von Elisabeth Mallory. Im Anfang war der Traum. Der Traum von neuen Horizonten. Er inspirierte die himmelwärts gewandte Fantasie von Yves Cramer. Er würde diese Erde verlassen, auf der er sich mit jedem Tag fremder fühlte. Die Begegnung zwischen dem Lufthauch und dem Traum fand nicht unter idealen Bedingungen statt. Die Seglerin überquerte die Straße, weil sie zum Büro ihres neuen Regattasponsors wollte. Der Raumfahrtingenieur wusste seit langem, dass die Scheibenwischer seines Wagens nicht richtig funktionierten, aber er hatte es noch nicht geschafft, in die Werkstatt zu fahren. Man hielt die schöne Elisabeth Mallory für tot. Sie überlebte. Aber sie konnte nicht mehr stehen und nicht mehr gehen. Das Gericht verurteilte Yves Cramer zu einer hohen Bewährungsstrafe. Madame Mallory, ich wollte mich gerne bei Ihnen persönlich... Elisabeth Mallory stemmte sich aus ihrem Rollstuhl und packte ihn an der Kehle. Die beiden Leben waren zerstört. Wenn sie nicht Hochprozentiges trank, schluckte sie Tabletten. Und wenn sie nicht aß, rauchte sie und starrte stundenlang auf den kleinen Bildschirm ihres Fernsehers. Und so entdeckte sie durch die Nachrichten die Welt, ihre Welt, vor der sie stets aufs Meer geflogen war. Da war Krieg, da war blinder Terrorismus, da war Umweltzerstörung, da war Armut, Hunger und Elend. Elisabeth Mallory, Nachrichten nach dem Piep. Madame Mallory, Yves Cramer. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen und Ihnen eine gute Besserung wünschen. Er rief sie an, jeden Tag. Yves Cramer hatte sich für ein Jahr beurlauben lassen. Allein bei sich zu Hause erforschte er, wie seine verrücktesten Zeitgenossen sich die künftige Eroberung des Weltalls ausmalten. Da verirrte sich ein Schmetterling in sein Zimmer. Und als hätte ihm der Schmetterling etwas ganz Dringendes in Erinnerung gerufen, stürzte Yves zu einem Wandschrank. Von seinen 300 Dossiers hatte er eines zu lesen vergessen. Das von Jules Cramer, seinem Vater. In seinem von der Welt abgeschirmten Zimmer studierte Yves Cramer die lange unbeachteten Pläne für den Prototyp eines Raumschiffes mit Photonenantrieb. Natürlich, die Flügel sind zu klein. Mehrere Wochen arbeitete er wie ein Besessener. Der Gutachterausschuss für Zukunftsprojekte ließ sich 6 Monate Zeit mit der Antwort. Sie war negativ. Bericht der Öffentlichkeit präsentiert. Die Organisation fand sehr drastische Worte und sprach erstmals davon... Gabriel McNamara, der mächtige Multimilliardär, hatte die letzten Jahre vorwiegend damit zugebracht, sich zu schaden. Alkohol, Drogen und vor allem Zigarren. Das hatte seinen Preis. Die Diagnose war klar und eindeutig. Lungenkrebs. Wurde das Projekt von Yves Cramer, einen durch Sternenlicht angetriebenen Raumsegler ins All zu schicken, abgelehnt? Seltsamerweise hatte McNamara das deutliche Gefühl, dass diese Nachricht ganz allein für ihn bestimmt war. Der Sternenschmetterling von Bernard Werber, aus dem Französischen von Claudia Feldmann. Teil 1 von 2. Bearbeitung Andreas Westphalen. Regie Jörg Schlüter. Die Begegnung zwischen dem Traum und der Macht fand im Panorama-Restaurant des McNamara Tower statt. Und wozu sollte man ein Raumschiff entwickeln, mit dem man endlos reisen kann? Um unser Sonnensystem zu verlassen. Ach. Sprechen Sie weiter, Monsieur Cramer. Ich beabsichtige, den nächstliegenden Stern außerhalb unseres Sonnensystems anzusteuern. Ich hoffe, in seiner Umgebung einen bewohnbaren Planeten zu finden. Einen bewohnbaren Planeten? Und wie weit ist dieser nächstliegende Stern entfernt? Ungefähr 2 Lichtjahre. Und wie schnell kann Ihr lichtbetriebener Supersegler fliegen? Ungefähr 2 Millionen Kilometer pro Stunde. Das macht 48 Millionen Kilometer am Tag. Aufs Jahr umgerechnet wären das rund 20 Milliarden Kilometer. Bei einer zurückzulegenden Strecke von 20.000 Milliarden Kilometern bräuchte man also... 1.000 Jahre. Ein Jahrtausend. Soweit ich weiß, wird ein Mensch, selbst bei bester Gesundheit, maximal 100 Jahre alt. Wie wollen Sie dieses Problem lösen, Monsieur Cramer? Am besten auf natürliche Weise. Haben Sie keine Angst, lauter Degenerierte zu zeugen? Die Liebe zwischen Bruder und Schwester ist genetisch gesprochen kein Ideal. Wer redet denn davon, nur ein Paar loszuschicken? Wie viele wollen Sie denn mitnehmen? 1.000 Männer und 1.000 Frauen. Eine ganze Menge. Und die passen alle in ein Raumschiff. Es müsste natürlich entsprechend groß sein. Beinahe wäre Gabriel McNamara aufgestanden und gegangen, doch etwas hielt ihn zurück. Es war der Gesichtsausdruck seines Gegenübers. Wahnsinnige hatten für gewöhnlich etwas Fanatisches. Doch Yves Cramer schien durchaus Zweifel zu haben. Mir ist klar, dass das... nun ja, ein wenig ungewöhnlich ist. Aber in Anbetracht der Technologien, über die wir verfügen... sehe ich keine andere Lösung. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Sie haben recht. Wie viel würde dieses kleine Abenteuer denn so in etwa kosten? Sind Sie denn ernsthaft an meinem Projekt interessiert? Warum nicht? Es wäre so eine Art Milliardärs-Spleen. Nur eine kleine Bitte. Ich möchte, dass Sie Ihr Projekt... LH nennen. LH? Für letzte Hoffnung. Denn möglicherweise ist dieses Projekt wirklich unsere letzte Hoffnung. Haben Sie die Nachrichten gehört? Ich habe das Gefühl, wir sind am Ende. Dieser Planet war unsere Wiege. Aber wir haben ihn ruiniert. Selbst wenn wir es wollten, könnten wir ihn nicht mehr retten. Wenn das Haus zusammenbricht, muss man es verlassen. Von vorn beginnen, an einem anderen Ort und auf eine andere Weise. Wie sehen Sie das, Monsieur Cramer? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Allerdings hätte auch ich eine kleine Bitte. Nur zu. Unser Gefährt ist zwar ein Raumsegler, aber wir werden ablegen, die Segel hissen und navigieren müssen wie mit einem normalen Segelboot. Deshalb möchte ich als Kapitän eine erfahrene Seglerin haben. Und zwar eine ganz bestimmte. Eine Meisterin. Die beste, die es gibt. Als er sein Projekt für einigermaßen ausgereift hielt, nahm Cramer mit Elisabeth Mallory Verbindung auf und schickte seine Assistentin Satine Vanderbilt vor. In Asien ist eine neue tödliche Grippeepidemie ausgebrochen, die durch Wandervögel übertragen wird. Bisher starben an dieser Krankheit 15 Menschen. Den ersten Analysen zufolge handelt es sich bei einer Fahrt mit einem Raumsegler, die durch die aktuellen zu welchem Zweck? Entstanden ist. Insbesondere ein Rennen? Eine Regatta im All? Nein, eigentlich nicht. Es ist eher eine Forschungsreise. Ja, sind Sie bei mir falsch. Ich bin keine Kosmonautin, ich bin eine Seglerin. Nun, dann sagen wir es so. Wir brauchen eine Sternenseglerin. Sind Sie blind? Ich bin ein Krüppel. Ja? Mir scheint, man hat sie falsch informiert. Was wir brauchen, sind nicht ihre körperlichen Fähigkeiten, sondern ihre Erfahrungen als Skipper. Dieses Raumschiff funktioniert genau wie ein Segelboot. Nur, dass es nicht vom Wind angetrieben wird, sondern vom Licht. Der Leiter dieses Projekts ist Yves Cramer. Wie kann er es wagen? Es war ein Unfall. Er hat es nicht absichtlich getan. Verschwinden Sie sofort. Satine Vanderbilt griff nach der Fernbedienung und stellte den Ton lauter. Er forderte Mütter auf, ist Ihr Zorn auf ihn stärker als Ihr Zorn auf das da? Für die heilige Sache in die Luft sprengen. Sie sich. Machen Sie das leiser. Schon ist ein Demonstrationszug von Müttern auf die Straße gegangen, um religiöse Slogans zu skandieren. Sie versprechen, viele Kinder zu gebären, die einen Zukunft. Was wollen Sie? Helfen Sie bei unserem Projekt. Auch in zahlreichen Städten es dient zur Rettung der Menschheit. Wieso brauchen Sie ausgerechnet mich für Ihr verdammtes Projekt? Es gibt doch hunderte von Skippern. Und die haben ihre Beine noch. Es geht nicht um Sie, sondern um ihn. Yves Cramer hat dieses Projekt entwickelt. Alles hängt von ihm ab, von seiner Kreativität, von seinem Genie. Es ist wichtig, dass er seine ganze Kraft in das Projekt steckt. Und das wird er niemals können, solange er mit den Schuldgefühlen wegen des Unfalls leben muss. Ich werde ihm niemals vergeben. Er hat mein Leben zerstört. Hören Sie auf, ich rufe die Polizei. Eine Fläche von der Größe von 10.000 Fußball. Was wollen Sie von mir? Das Projekt heißt Letzte Hoffnung. Die Feuerwehr hat bereits den Raumschiff und die Brandursache. Sternenschmetterling. Die örtliche Polizei vermutet, dass es sich bei der Brandlegung um die Tat von Immobilienmaklern handelt. Wissen Sie, was Sie sind? Eine Egoistin. Oh. Eine ganz verdammte Egoistin. Sie haben kein Recht, mich zu verurteilen. Wenn hier einer verurteilt worden ist, dann Ihr Chef. Er ist der Verbrecher. Heute der Prozess um einen Pädophilen begonnen. Hören Sie auf damit! Selbst in Ihrem Zorn sehe ich nichts anderes als den Ausdruck eines aufgeblähten Egos. Sind Sie denn nicht ein einziges Mal in der Lage, an andere zu denken? Die Menschheit! Menschheit ist mir scheißegal! Sollen Sie doch alle verrecken! Das Bevölkerungswachstum nimmt unvermindert rasant zu. Warum belagern Sie mich? In den letzten 12 Monaten wurden 2,1% mehr Kinder geboren als im Jahr zuvor. Um Sie zu retten! Es wird Zeit, dass Sie aufwachen. Dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät. Verstehen Sie nicht? Ich bin am Ende. Vollkommen am Ende. Cramer hat mich zerstört. Und jetzt schickt er Sie um. Ich hätte schon längst gehen können, sagen, dass es zwecklos war. Aber ich gebe nicht so leicht auf. Manchmal kann man den Menschen auch gegen ihren Willen etwas Gutes tun. Kommen Sie ins Zentrum LH. Auch für Sie ist es die letzte Hoffnung. Elisabeth Mallory kam weder am nächsten Tag, noch am übernächsten, noch in den nächsten Monaten. Ich bin sicher, dass sich Elisabeth uns noch anschließen wird. Nein, ich glaube nicht mehr daran. Sie stürzt sich mit ihren Fressanfällen, Medikamenten und Alkohol in den Abgrund. Aber wenn sie ganz unten angekommen ist, wird sie wieder hochklettern. Es wird nicht mehr lange dauern. Auf dem Bildschirm der Überwachungskamera am Eingang war eine gedrungene Gestalt zu erkennen. In Decken gehüllt und in einem Rollstuhl sitzend. Herzlich willkommen, Elisabeth. Seit ihrer Begegnung einige Monate zuvor hatte Elisabeth sich verändert. Sie hatte tiefe Schatten unter den Augen. Ihre Wangen waren aufgedunsen und ihr einst so glänzendes Haar wirkte matt und strähnig. Elisabeth Mallory erklärte sich zwar bereit mitzumachen, verlangte jedoch ein exorbitantes Honorar und nannte zahlreiche Bedingungen. Ich bestehe darauf, dass ich Yves Cramer niemals zu Gesicht bekomme, nicht einmal von Weitem. Des Weiteren verlange ich, dass das Projekt Letzte Hoffnung mir eine Entziehungskur und eine Abmagerungskur bezahlt und dafür sorgt, dass ich mein Büro barrierefrei erreichen kann. Das Zentrum Letzte Hoffnung ist mit all ihren Bedingungen einverstanden. Motiviert durch Elisabeths Teilnahme stürzte sich Yves Cramer in einen kreativen Schaffensrausch. Doch seine Ungeduld war nichts im Vergleich zu der von Gabriel McNamara. Das dauert mir alles zu lange. Hier kommen Sie nicht weiter. Es ist einfach zu klein. Deshalb habe ich außerhalb der Stadt ein privates Forschungszentrum bauen lassen. 4, 3, 2, 1, Feuer! In einer Winternacht wurde der erste einen Meter große Prototyp des Sternenschmetterlings gezündet. Sobald die Rakete die vorgesehene Höhe erreicht hatte, begannen die Sonnensegel sich zu entfalten. Doch die Mylarfolie verknotete sich und ging innerhalb von Sekunden in Flammen auf. Die Ingenieure mussten die Selbstzerstörungsvorrichtung aktivieren. Große Enttäuschung machte sich breit. Satine Vanderbilt war der Ansicht, dass sie zu schnell vorgegangen waren. Gabriel McNamara nahm an, dass sie nicht genug investiert hatten. Elisabeth Mallory kam zu dem Schluss, dass sie unfähig war. Nach dieser schmählichen Niederlage beschloss die Seglerin Yves Cramer eine Mail zu schicken. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Diese Worte genügten, um ihn das Fiasko vergessen zu lassen. Die ganze Nacht blieb er am Teleskop in der Dachkuppel und blickte hinauf in den Sternenhimmel. Nach der Katastrophe des ersten Testflugs trat das Projekt LH in eine neue Phase. Als erstes wurde das technische Personal und das Zentrum vergrößert. Dann korrigierte Yves Cramer seine Zahlen nach oben. Um sicherzugehen, dass wir nach 50 Generationen genügend Überlebende haben, brauchen wir 100.000 Kosmonauten und eine Segelfläche von 40 Quadratkilometern. Aber das ist kein normales Raumschiff mehr, was Sie da planen. Das ist eine fliegende Stadt. Yves, ich schlage vor, Sie nehmen Kontakt mit einem Spezialisten für abgeschlossene Lebensräume auf. Adrien Weiss hatte sich einen Namen gemacht, indem er in der Wüste einen abgeschlossenen Ort aufgebaut und darin einen vollständigen ökologischen Zyklus erschaffen hatte. 100.000 Leute? Das sind aber verdammt viele für ein Raumschiff. Wie wollen Sie die unterbringen? Nun ja, auf Sitzen. Wie sonst? Sie wollen 100.000 Leute 1.000 Jahre lang sitzend in ein Raumschiff sperren? Sie können sich natürlich auch mal bewegen. 100.000 Leute? Es wird ein großes Raumschiff. Mit Ruheseelen, wo Sie sich entspannen können. Platz ist da genug. Sie verstehen nicht. Die drehen durch. 1.000 Jahre in einer Konservendose. Wir werden Sie darauf vorbereiten. Offenbar gewöhnt man sich an alles. Schließlich gibt es ja auch Mönche, die ihr ganzes Leben in einem Kloster verbringen. Aber nicht zu 100.000. Im Kloster kann man wenigstens die Fenster aufmachen, um frische Luft hereinzulassen. In einem Raumschiff wird das schwierig. Man braucht vielleicht ein wenig Glauben an das Projekt. Mag ja sein, dass die erste Generation noch den Glauben an das Projekt hat. Aber ich habe meine Zweifel, ob sich das an die zweite Generation vererbt. Kritisieren ist einfach, aber was schlagen Sie als Lösung vor? Wollen Sie die Wahrheit oder eine schöne Geschichte? Die Wahrheit. Meiner Meinung nach gibt es keine Lösung. Tut mir leid. Es sei denn... Es sei denn, was? Nein, nein, das ist Unsinn. Nein, sagen Sie es trotzdem. Man müsste ein wirklich sehr, sehr großes Raumschiff bauen. Obwohl, nein, das reicht nicht. Höchstens wenn... Nein, unmöglich. Oder vielleicht doch. Nun sagen Sie schon. Im Grunde ist es keine Frage der Größe, sondern man müsste künstlich eine Schwerkraft erzeugen wie die auf der Erde. Dann müssten die Leute nicht sitzen, sondern könnten auch umherlaufen. Man müsste einen großen Zylinder bauen, der sich um sich selbst dreht, um eine eigene Achse, angetrieben von einem Motor, wie bei einer Waschmaschine. Dazu bräuchte man aber eine Menge Energie. Und der Sternenschmetterling hat nicht genug Strom, um einen solchen Motor zu betreiben. Es sei denn, das Raumschiff wird sehr viel größer. Und wir verwenden sehr viel mehr Solarzellen. Je mehr Solarzellen wir haben, desto mehr Strom haben wir. Sie haben recht. Wir müssen unsere Zahlen noch mal nach oben korrigieren. Am nächsten Tag präsentierte Adrien Weiss ein Modell, das er in der Nacht gebastelt hatte. Es bestand aus 5 aneinandergefügten Waschmaschinentrommeln, die er der Länge nach aufgeschnitten hatte, um das Innere sichtbar zu machen. Ich dachte mir, wir verlieren besser keine Zeit. Diese Neonröhre ist die Rotationsachse, aber zugleich auch die innere Sonne. Das Raumschiff dreht sich um diese Lichtröhre. Genau. Dadurch erzeugt es eine künstliche Schwerkraft, ähnlich wie die hier auf der Erde. Und um einen funktionierenden ökologischen Zyklus für 100.000 Menschen für die Dauer von 1.000 Jahren zu erschaffen, schlage ich vor, den Realismus noch weiter zu treiben und die Wände des Zylinders mit echter Erde zu bedecken. So wachsen die Pflanzen ganz normal, mit der gleichen Schwerkraft wie hier. Sehr interessant. Ich habe sogar unterschiedliche Landschaftsstrukturen eingeplant. Einen kleinen Hügel, einen Wald, Felder, eine Ebene für diese Stadt, einen See. Einen See? Das setzt voraus, dass die Schwerkraft stabil bleibt. Aber das Licht, das von außen auf die Solarzellen trifft, ist immer unterschiedlich stark. Ich denke da an einen Akku, der sich ständig auflädt. Eine künstliche Sonne, eine künstliche Schwerkraft, ein künstlicher See. Für eine künstliche Menschheit. Nein, für eine neue Menschheit. Alle arbeiteten auf Hochtouren. Sie fühlten sich wie Pioniere. Hier sind die endgültigen Zahlen. Der Zylinder des Sternenschmetterlings ist beim Start nur einen Kilometer lang und vergrößert sich später dank eines Systems aus 32 Einzelelementen, die wie bei einem Fernrohr ineinander geschoben sind. Das größte Element dieses Thoraxzylinders hat einen Durchmesser von 500 Metern. Die Gesamtfläche der beiden Mylar-Segel beträgt 1 Million Quadratkilometer. Die ideale Passagierzahl, um ein Überleben nach 1000 Jahren sicherzustellen, liegt bei 144.000 Personen. Elisabeth Mallory absolvierte ein intensives Muskeltraining, hatte mit dem Trinken und dem Rauchen aufgehört und nahm keine Antidepressiva mehr. Eines Tages gelang es ihr, sich aus dem Rollstuhl zu erheben und wieder auf ihren eigenen Beinen zu stehen. Zur Feier dieses Ereignisses gab sie noch am gleichen Abend ein großes Fest. Wir stehen kurz vor einem großen Experiment, das umso wunderbarer und einzigartiger ist, als es uns die Chance bietet, anderswo eine, wie Eve es genannt hat, neue Menschheit zu erschaffen. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass diese neue Menschheit nicht die alten Fehler begeht. Ich vertraue Eve, dass er das außergewöhnliche Raumschiff entwirft, mit dessen Hilfe wir unser Sonnensystem verlassen können. Nun bitte ich euch, vertraut mir und gebt mir die Mittel dazu, eine neue, außergewöhnliche Menschheit zu entwerfen. In den darauffolgenden Tagen stellte Adrien Weiss ein Fachgremium zusammen. 32 Experten plus Eve, Satine und Gabriel einigten sich auf 3 Kriterien, mit deren Hilfe die 144.000 am wenigsten schlechten Menschen ausgewählt werden sollten. Erstens Unabhängigkeit. Zweitens Umgänglichkeit. Drittens Motivation. Ein grundlegendes Kriterium fehlt noch. Gesundheit. Und Jugend. Keine Raucher, keine Alkoholiker, keine Drogensüchtigen, keine Tablettenabhängigen. Ich will der Einzige sein, der Rauch trinkt, Drogen und Tabletten nimmt und älter ist als 50. Wir brauchen Leute mit Fachwissen. Ärzte, Biologen und Chemiker, aber auch Bauern, Bäcker, Schmiede und so weiter. Und ein paar Künstler. Die einzigen, auf die wir, glaube ich, verzichten können, sind Politiker, Soldaten und Pfarrer. Nach einer ersten Vorauswahl blieben 932.000 Interessenten auf der Warteliste. Jetzt müssen wir nur noch die unabhängigsten, umgänglichsten und motiviertesten raussuchen. Mir ist bereits etwas eingefallen, wie wir das herausfinden. Wir bestellen die Kandidaten in verschiedene Zentren und lassen sie dort ohne Erklärung mehrere Stunden warten. So sehen wir, wer Nerven hat und wer nicht. Nach diesem Test waren es noch 433.000 Kandidaten. Das gesamte Zentrum wurde mit Kameras ausgestattet. Es war wie bei einer gigantischen Reality-TV-Show. Zuerst eliminierte das Fachgremium all diejenigen, die Anzeichen von Gewalttätigkeit erkennen ließen. Dann die, die schnell wütend wurden. Dann die, die gleichgültig gegenüber den Problemen anderer waren. Dann die, die sich unsozial verhielten. Und schließlich diejenigen, die einfach nur einem Anführer folgten, ohne von ihrer Willensfreiheit Gebrauch zu machen. Innerhalb einer Woche hatte sich die Zahl von 433.000 auf 310.000 verringert. Wenn wir Pech haben, landen im Finale nur diejenigen, die besonders geschickt darin sind, ihrem Umfeld etwas vorzuspielen. Keine Sorge, das regelt die Zeit. Irgendwann lässt jeder die Maske fallen. Nach einem Monat waren es nur noch 218.000. Jetzt ist es an der Zeit, ein wenig die Glut anzufachen, um den Konzentrationsprozess zu beschleunigen. Man teilte den Kandidaten mit, dass ihre Mission eine Anstellung auf Lebenszeit und unwiderruflich war. Prompt sank die Zahl auf 185.000. Lassen wir das Feuer noch ein bisschen kräftiger lodern. Schließlich blieb die perfekte Zahl von 144.000 übrig. Das Projekt konnte nicht ewig geheim gehalten werden. Politiker wurden alarmiert, Spione wurden entsandt, Journalisten belagerten das Zentrum Letzte Hoffnung. Man vermutete, dass Gabriel McNamara verrückt geworden war und in seinem Größenwahn eine apokalyptische Sekte gegründet hatte. Die Vereinten Nationen forderten die Regierung auf, die Unterlagen an sie weiterzuleiten und die Aktivitäten dieses Milliardärs aufzudecken. Ich werde eine Erklärung gegenüber den Repräsentanten der alten Welt abgeben. Mir geht es um die Zukunft der Menschheit, um neue Horizonte. Intelligent zu sein bedeutet, nicht ständig dieselben Fehler zu wiederholen. Wach zu sein bedeutet, nicht dem Druck der Mehrheit nachzugeben. Wenn wir erst alle nach ihrer Meinung gefragt hätten, die Technokraten und die Politiker, glauben Sie, dass letzte Hoffnung dann existieren würde? Erst jetzt merken Sie auf, jetzt, wo wir bereits die ganze Arbeit erledigt haben. Ist das nicht ein bisschen spät? Können Sie nicht ein einziges Mal über Ihre Nasenspitze hinaussehen? Und sei es nur für einen Augenblick. Wenn nicht um Ihrer selbst willen, dann wenigstens für Ihre Kinder. Ich sehe hier Vertreter von Staaten, die applaudiert haben, als ihre eigenen Kinder sich in Bussen voller Zivilisten in die Luft sprengten. Ich sehe hier Vertreter von Staaten, die Atombomben bauen wollen, um so viele Menschen wie nur möglich auszulöschen. Und solche Leute wollen mir Moralpredigten halten. Wenn ihnen die kommenden Generationen wirklich am Herzen lägen, würden sie dann genauso leichtfertig die Luft und das Wasser verschmutzen. Eine bessere Zukunft geben soll, dann müssen wir sie heute entwerfen. Viele Staatschefs forderten den sofortigen Abbruch des Projekts Letzte Hoffnung. Doch da das Ganze im Privatbesitz war und gegen kein geltendes Recht verstieß, konnten sie den Milliardär nicht dazu zwingen. Wenig später wurden rund um das Konstruktionsgelände riesige Reaktorkegel aufgestellt. Jeder einzelne von ihnen 20 Meter hoch. Innerhalb einer Minute war die Arbeit von Wochen vernichtet. Eine zweite Brandbombe zerstörte die Cafeteria. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, da es in der Nacht passierte, aber die Botschaft war klar. Da ein Unglück bekanntlich selten allein kommt, fing einer der 144.000 an, die anderen zur Aufgabe ihrer Arbeit anzustiften. Versuchen wir, das Beste aus den Schwierigkeiten zu machen. Eve, haben Sie wirklich geglaubt, dass es so einfach würde? Stellen Sie sich nur mal vor, was für eine Katastrophe es gewesen wäre, wenn wir diese Leute mitgenommen hätten. Die Ereignisse geben uns die Möglichkeit, die Motivation jedes Einzelnen zu überprüfen. Ich habe Vertrauen in unser Projekt. Wir werden es schaffen. Nach mehreren Monaten harter Arbeit nahm Sternenschmetterling 5 allmählich Gestalt an. Bravo, Eve! Sie ahnen ja nicht, mit welcher Ungeduld ich auf diesen Tag gewartet habe. Jetzt sind Sie kein einfacher Ingenieur mehr, sondern ein Erfinder. Von dem Moment an, wo die Mitarbeiter des Zentrums LH den Sternenschmetterling sehen konnten, kristallisierten sich sämtliche Energien. Man entdeckte noch einige Saboteure, aber das beunruhigte niemanden mehr. Selbst die Explosion, die einen Hangar stark beschädigte, konnte den Enthusiasmus nicht dämpfen. Doch unerwartete Probleme störten das reibungslose Miteinander. Satine beschloss, das Zentrum zu verlassen und aus dem Projekt auszusteigen. Und Gabriel McNamara erlitt einen Herzinfarkt. Er überlebte. Aber die Aktien seiner Firma gingen in den Keller. Das Geld, das bis dahin immer zur Verfügung gestanden hatte, wurde knapp. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal miteinander reden. Die beiden sahen sich lange an, bevor Elisabeth zu sprechen begann. Also, eins gleich vorneweg. Ich hasse sie immer noch. Ich hasse sie seit dem Tag, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Aber nachdem mir ihre Assistentin von diesem Projekt erzählt hatte, wurde mir klar, was man mit dem Sternenschmetterling machen kann. Von diesem Moment an habe ich von einem solchen Sternensegler geträumt. Und so bin ich ihnen schließlich gegen meinen Willen ein Stück entgegengekommen. Ich hätte die Finger davon lassen sollen. Eve betrachtete sie und bemerkte, wie viel schlanker und wie viel schöner sie seit ihrem Aufenthalt im Zentrum letzter Hoffnung geworden war. Die Menschheit zu retten, indem man ein Raumschiff ins All schickt. Sowas kann sich nur ein Verrückter ausdenken. Aber ich liebe Herausforderungen. Und jetzt, wo ich mich in das Projekt reingehängt habe, lasse ich sie nicht im Stich. Im Moment scheint alles schief zu gehen. Ich habe ihnen nicht verziehen. Und ich werde ihnen niemals verzeihen. Aber ich wollte ihnen sagen, dass ich auch in diesen schwierigen Zeiten, wie soll ich sagen, trotz allem auf ihrer Seite bin. Dieser Augenblick, auf den Eve so lange gewartet hatte, brachte ihn aus der Fassung. Wir sind schon zu weit gegangen, um noch umzukehren. Wir würden es uns niemals verzeihen, wenn wir jetzt aufgeben. Haben Sie gesehen? Seit kurzem kann ich mit Krücken laufen. Die Ärzte haben nie gedacht, dass ich das schaffen würde. Ich hielt es nicht für unmöglich. Also habe ich daran geglaubt. Und genau so ist es mit diesem Projekt. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert? Wegen einiger Dinge, die Sie gesagt haben und die mir seither nicht mehr aus dem Kopf gehen. Zum Beispiel? Die letzte Hoffnung ist die Flucht. Im Zentrum Letzte Hoffnung war der Bau des Raumschiffes abgeschlossen. Und der Sternenschmetterling 5 mehr oder weniger startbereit. Gabriel McNamara kam allmählich wieder zu Kräften. Und Elisabeth Mallory und Eve Cramer trafen sich jetzt regelmäßig, um an den Kontrollsystemen der beiden riesigen Flügel des Sternenschmetterlings zu arbeiten. Eines Tages überreichte die Seglerin dem Erfinder ein Geschenk. Ich habe immer eine Katze auf meinen Schiffen gehabt. Sie bringt allen, die zu See fahren, Glück. Okay, einverstanden. Aber sie braucht einen Namen. Sie ist schwarz-weiß. Also nennen wir sie Domino. Okay, sie wird unser Maskottchen. Ich bin sicher, solange Domino bei uns ist, wird alles gut gehen. Und wenn wir nun wirklich am Ende wären, wenn das Projekt Letzte Hoffnung tatsächlich die letzte Hoffnung wäre. Und zwar nicht nur für ein paar Erleuchtete, sondern für die ganze Menschheit. Der Leitartikel einer großen überregionalen Tageszeitung brachte nichts Neues. Aber da er nach einem besonders zerstörerischen Erdbeben und vor den schwierigen Präsidentschaftswahlen erschien, schlug er große Wellen. Der Staatschef, dem jede Ablenkung willkommen war, lancierte prompt eine Kampagne. Lassen wir nicht zu, dass diese Egoisten ohne uns fliehen. Spontan bildeten sich Demonstrationen gegen den Sternenschmetterling. Bilder von den Begründern des Zentrums LH wurden verbrannt. Wie können uns die Leute so sehr hassen, dass sie gegen uns demonstrieren? Man muss dem Volk immer irgendwen zum Hassen geben. Ein Milliardär und eine berühmte Seglerin. Das reicht doch, um die Leute wütend und neidisch zu machen. Und ich? Ich bin weder reich noch berühmt. Es gibt zwei Arten von Menschen, die Leute nicht leiden können. Diejenigen, die Erfolg haben, und diejenigen, die scheitern. Ist das wieder eine von Ihren Theorien? Die gründen alle auf Erfahrung. Wir drei repräsentieren all das, was die Masse der blökenden Schafe, die blindlings auf den Abgrund zurennt, verabscheut. Außerdem haben wir ein gemeinsames Ziel, aus der Herde auszubrechen, um sie zu retten. Und damit sind wir zutiefst subversiv. In einem Eilantrag hat die Nationalversammlung beschlossen, das Projekt Letzte Hoffnung für gesetzeswidrig erklären zu lassen. Begründet wird die Entscheidung damit, dass es gefährdeten Personen die Hilfe verweigerte. Heute wurde auch ein Gesetz verabschiedet, das es verbietet, ohne Genehmigung ins All zu fliehen. Zusätzlich wird verfügt, dass das Zentrum Letzte Hoffnung samt dem Raumschiff und allen übrigen Besitztümern, die sich auf dem Grundstück des Zentrums befinden, mit sofortiger Wirkung Staatseigentum wird und dem Verteidigungsministerium untersteht. Ein 500 Mann starkes Sondereinsatzkommando der Polizei wurde losgeschickt, um das Raumfahrtzentrum in Besitz zu nehmen. Wie kann man sicher sein, dass man Recht hat, wenn einem die ganze Welt entgegenbrüllt, dass man Unrecht hat? Ich habe unsere 144.000 Passagiere bereits vor einer Woche abgeschirmt. Sie haben keinen Zugang mehr zu den Nachrichten. Von unserem neuesten kleinen Problem wissen Sie also gar nichts. Aber es wird nicht lange dauern, bis Sie etwas ahnen. Gut, aber was schlagen Sie vor? Wir sind zwar keine Militärs, aber wir sind zahlreich und entschlossen. Vielleicht schaffen wir es, Widerstand zu leisten. Ich habe ein kleines Waffenlager angelegt, für den Notfall. Das nützt nichts. Wir haben die 144.000 extra wegen ihrer Friedfertigkeit ausgewählt. Sie werden denkbar schlechte Kämpfer abgeben. Die letzte Hoffnung ist die Flucht. Sie hat recht. Wann könnten wir startbereit sein? Morgen Abend um 8. Und wann soll das Einsatzkommando hier eintreffen? Morgen. Okay. Dann arbeiten wir eben die Nacht durch. Der Sternenschmetterling muss morgen bei Tagesanbruch abheben. Sonst war alles vergeblich. Gut, ich schicke alle auf ihre Posten. Um 4 Uhr morgens gingen die 144.000 Passagiere an Bord des riesigen Raumschiffs. Um 6 Uhr wurden die Tiere gebracht, die für den ökologischen Zyklus gebraucht wurden. Und der Spezialschrank mit den tiefgefrorenen Tierembryonen. Um 6.30 Uhr wurden die beiden Vorratsbehälter für Luft und Wasser befüllt, sowie der Brennstofftank, der für den Start notwendig war. Um 6.45 Uhr lag das Zentrum Letzte Hoffnung verlassen da. Das Wetter scheint gegen uns zu sein. Können wir so überhaupt starten? Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Es wird der erste Raumschiffstart bei Regen. Um 7.45 Uhr passierten Eve, Gabriel, Elisabeth und Adrian die oberste Gangway. Um 8 Uhr begannen die 30 Düsenmotoren warm zu laufen. Ich starte jetzt den Countdown. 100, 99, 98. Scheiße! Die Bildschirme der Überwachungskameras zeigten, dass das Spezialkommando der Polizei bereits anrollte. Wir müssen sofort starten! Lassen Sie die Gangway einholen! Halt! Ich hab was vergessen! Zu spät! Nein, ohne fliege ich nicht! Der Kerl ruiniert uns noch alles! Ich helfe ihm! Yves Cramer lief durch den Kontrollraum und suchte nach Domino. Vielleicht Gefühle versteckt. Nein, Domino, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Komm zurück. Sie, dann bleibt sie eben hier. Sie ist unser Glücksbringer, das haben Sie selbst gesagt. Wir müssen die Katze hier lassen. Kommt gar nicht in Frage. Eve und Elisabeth liefen, so schnell es die Krücken erlaubten, zurück zur Gangway. Lassen Sie uns umkehren, ich flehe Sie an. Außerdem bringt es Unglück, abergläubisch zu sein. Ich hätte Ihnen die Katze nie schenken sollen. Die Katze, die nicht verstand, warum man sie erst jagte und dann plötzlich zurückließ, machte kehrt und lief neugierig hinter ihnen her. Eve hatte bereits auf den Schalter gedrückt, der die Luftschleuse verschloss, als im letzten Moment die Katze durch den Türschlitz hereinsprang. Eve aktivierte die Entfernung der Gangway. Eve, Elisabeth, Adrian und McNamara verfolgten die Geschehnisse draußen über die Bildschirme. Die Geschütze der Panzer und die Maschinengewehre der Einsatzfahrzeuge waren auf sie gerichtet. Das trauen die sich nicht. Wenn sie schießen, fliegt hier womöglich alles in die Luft. Keine Regierung geht das Risiko ein, den Tod von 144.000 unbewaffneten Zivilisten auf dem Gewissen zu haben. Wir machen weiter. Doch, die trauen sich. Sie wollen nicht, dass wir davon kommen. Die blöffen. Wir ergeben uns nicht. Sie werden schießen. Bestimmt haben sie entsprechende Befehle bekommen. 3, 2, 1, 0. Verdammt! Was ist los? Draußen wurde ein großer Kran herangefahren, der einen Trupp bewaffnete Männer in die Höhe hob. Herr Gott noch mal, Eve, tun Sie doch was! Das Kühlsystem blockiert alles. Es ist zu kalt. Öffnen Sie! Im Namen des Gesetzes wollen wir brechen die Tür auf! Wenn Sie Schneidbrenner benutzen, kann ja alles in die Luft fliegen. In diesem Moment sprang die Katze auf die Instrumentenkonsole und lief darauf herum. Auf einmal begann die Temperaturanzeige der Triebwerke zu steigen. Die Katze hat irgendwas in Gang gebracht. Ich hätte diesen Knopf hier vollkommen vergessen. Den hat mir irgendein Ingenieur hier letzte Woche eingebaut. Versuchen wir einen Kaltstart. Auf 10. 10, 9, 8, 7. Die Männer des Einsatzkommandos flohen so schnell sie konnten. 4, 3, 2, 1. Duell! So, das hätten wir geschafft. Wie in Zeitlupe erhob sich das gigantische Raumschiff in die Luft. Die erste Antriebsstufe wurde abgestoßen, als das Raumschiff die erste Hälfte der Atmosphäre durchstoßen hatte. Die zweite Stufe löste sich beim Eintritt in die oberste Schicht der Atmosphäre. Nun hatte der Sternenschmetterling keinen Unterleib mehr, nur noch einen gewaltigen Rumpf und einen winzigen Kopf. Das Raumschiff verlangsamte seinen Flug und stoppte schließlich in der geostationären Umlaufbahn. Ab jetzt übernehme ich. Die gigantischen Mylar-Segel von insgesamt 1 Million Quadratkilometer Fläche waren so dünn wie ein Zehntel eines Haares. Und die Entfaltung erforderte höchstes Fingerspitzengefühl, damit die empfindliche Folie nicht riss. Eve Cramer verließ das rechte Auge des Sternenschmetterlings und begab sich in das linke. Zu Elisabeth. Ich hätte Ihnen die verflixte Katze nicht schenken sollen. Aber ohne Sie hätten wir den Start nicht geschafft. Ja, beinahe hätten Sie alles ruiniert. Die Polizisten hätten Sie töten können, Eve. Die hätten sich nicht getraut zu schießen. Die Akkus, die Energie aus den Solarpaneelen aufnehmen, die sind dabei, sich aufzuladen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren wir die Elektromotoren für die Entfaltung der Segel. Bis dahin müssen wir abwarten. Fasziniert betrachteten die beiden die Erde. Was ist? Das war unser Zuhause. Nein, es war unser Gefängnis. Und wir haben uns daraus befreit. Es war unsere Wiege. Wenn Kinder größer werden, verlassen sie die Wiege. Ich glaube, ich habe noch gar nicht richtig begriffen, was wir da getan haben. Die bekannte Welt zu verlassen und sich ins Unbekannte aufzumachen, ist ein logischer Prozess der Evolution. Solange es einem gut geht, hat man keinen Anlass, sein Leben zu verändern. Erst wenn wir leiden, wachen wir auf und beginnen, alles in Frage zu stellen. Ich glaube, dass wir uns auch ohne zu leiden weiterentwickeln können. Das ist ein löblicher Ansatz. Die Akkus sind jetzt voll aufgeladen. Auf den Kontrollbildschirmen sahen sie den linken Flügel, der sich zu entfalten begann, wie ein feines, schimmerndes Seidentuch aus der Hand eines Zauberers. Adrian aktivierte den Ausschub der 32 Zylinder. Das Raumschiff zog sich in die Länge wie ein Fernrohr. Die 144.000 Passagiere warteten. Schließlich öffnete sich das Tor und man konnte in den 32 Kilometer langen, 500 Meter breiten Zylinder hineinschauen. Noch lag das Ende im Dunkel. Direkt hinter der Schwelle erstreckte sich eine große, marmorgefliesste Terrasse. Nach einigen Schwierigkeiten gelang es Adrian, die Schwerkraft exakt einzustellen. Mit 0,01 G mehr stellen wir sicher, dass das Wasser im See bleibt. Es könnte nur sein, dass die nachfolgenden Generationen etwas kleiner werden, wegen des erhöhten Drucks. Die 144.000 Passagiere begannen, die Seile der Schutzhüllen zu lösen. Wenig später lag die künstlich geschaffene Landschaft des ersten Segments vor ihnen. Ein Hügel, ein Wald, ein Flussbett, eine flache Ebene und natürlich die Aushebung für den See. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wir sind gestartet. Alle dachten, es wäre unmöglich und doch haben wir es geschafft. Bei Gott, wir sind tatsächlich gestartet. Jawohl, trotz der Angst, trotz aller Widerstände haben wir es getan. Und hierfür möchte ich vor allem einem Menschen danken, der uns von Anfang an unterstützt hat. Gabriel McNamara. Gabriel. Nur für den Fall, dass es einigen unter Ihnen nicht ganz klar ist, möchte ich noch einmal daran erinnern, es gibt kein Zurück. Wir werden alle hier sterben. Und zwar, um unseren Nachfahren die Chance zu geben, anderswo noch einmal ganz von vorne anzufangen, wenn alles gut geht, auf einem sauberen Planeten, der noch nicht von der Gewissenlosigkeit der Menschen ruiniert ist. Ich schlage vor, wir nennen die neue Stadt, die wir erschaffen, Paradiesstadt. Und ich schlage vor, wir erbauen sie auf der Ebene rund um unseren zukünftigen See. Oben auf der Kuppe des Hügels öffnete sich ein Schott. Wassermassen sprudelten heraus, füllten das sanft geschwungene Flussbett und ergossen sich in die Vertiefung, die für den künstlichen See vorgesehen war. Das Segel klemmt. Alle wussten, was das bedeutete. Wenn es ihnen nicht gelang, das Segel zu entfalten, konnten sie die geostationäre Umlaufbahn nicht verlassen. Und dann würden sie nur endlos um die Erde kreisen wie eine ganz normale Raumstation. Es ist mein Fehler. Ich habe die Empfindlichkeit der Folie unterschätzt. Eine Stunde später zog sich Elisabeth Mallory trotz aller Warnungen einen Raumanzug an und schwebte hinaus ins All. Sie hangelte sich an dem zusammengerollten Segel entlang, bis sie zu der verknoteten Stelle kam und versuchte vorsichtig, sie zu lösen. Kommen Sie zurück. Ihr Sauerstoffvorrat ist gleich aufgebraucht. Bevor ich mit dem Segeln angefangen habe, bin ich Tiefseetaucherin gewesen. Einige lange Minuten vergingen, aber der Knoten löste sich noch immer nicht. Kommen Sie jetzt zurück, das ist ein Befehl. Was die Segel betrifft, hat mir niemand Befehle zu erteilen. Ich bin der Skipper. Ich meine es ernst. Komm sofort zurück. Das Gerät strengt mich an und ich brauche meine ganze Kraft. Aber du kannst dabei draufgehen. Wir brauchen dich noch. So blöd kannst du doch nicht sein, dass du das nicht kapierst. Du gehst mir auf die Nerven, Eve. Das konntest du schon immer gut. Ich schalte jetzt die Verbindung ab. Reden kostet mich zu viel Sauerstoff. Nein! Hör mir zu! Die Bewegungen der Seglerin wurden immer langsamer. Sie begann zu zittern. Dann rührte sie sich nicht mehr. Ihre Hände lösten sich von der Folie und sie schwebte reglos im Nichts. Nur gehalten von dem Sicherungskabel. Sie kriegt keine Luft mehr. Sie stirbt. Diese verdammte, sturköpfige Nervensäge. Er streifte sich kurz entschlossen seinen Astronautenanzug über und war in wenigen Minuten bei ihr, um ihr zu helfen. Jetzt steht das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel. Mit kleinen, vorsichtigen Bewegungen hangelte sich der Erfinder am Segel zum Raumschiff zurück, bis er Elisabeths Sicherungskabel zu fassen bekam. Das Universum ist auf seiner Seite. Ein Arzt machte sofort ein EKG, doch auf dem Monitor erschien nur eine durchgehende Linie. Auch die Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Das Herz der jungen Frau reagierte nicht. Schließlich gab der Arzt auf. Tut mir leid. Sie müssen weitermachen. Das nützt nichts mehr. Sie ist tot. Nein, machen Sie weiter! Kramer entriss dem Arzt den Defibrillator und stellte die Stromstärke auf höchste Stufe. In diesem Moment sprang Domino auf Elisabeth und biss sie fest ins Ohrläppchen. Ein Auge öffnete sich. Hat sich das Segel entfaltet? Vielleicht schaffe ich es mit Hilfe der Motoren. Ich hatte ganz vergessen, dass ich an den Seiten kleine Zusatzmotoren für den Notfall installiert habe. Und sowas vergisst du? Als das zweite Segel sich vollständig entfaltet hatte, spannten sich die beiden schimmernden Membranen von dem langgezogenen Rumpf des Raumschiffes aus wie die Flügel eines fantastischen Schmetterlings. Wie ein riesiges Insekt, das über der Atmosphäre schwebt. Das ist ja wirklich unglaublich. Ein Drachen. So groß wie eine Stadt. Wie ein Land. Oder sogar ein Kontinent. Sieh nur, wir werfen sogar einen Schatten. Von mir aus können wir die Erdumlaufbahn verlassen. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Eins würde mich noch interessieren. Ich bin ja gerne bereit, mich auf den Weg zu machen, aber wohin geht's eigentlich? Wir brauchen einfach nur auf dieses dreieckige Sternenbild zuzusteuern. Falls ich eines Tages nicht mehr da sein sollte, denk immer dran, diese drei Lichtpunkte sind unser Kompass. Sag mal ganz unter uns, warum hast du eigentlich so ein Geheimnis aus dem Ziel der Reise? Lass uns nach dem Startmanöver darüber reden, ja? Sind alle bereit? Manöver eingeleitet. Auf Wiedersehen, Mutter Erde. Leb wohl. 1. Der Sternenschmetterling. Teil 1 von 2. Von Bernard Werber.